So weit ist es nun gekommen. Es ist traurig, kein Zweifel, und andererseits tröstlich. Eine Hochzeit, die misslingt, ist immer noch besser als eine Ehe, die misslingt. Aber was nun geschieht? Don Juan wird mit Hunden gehetzt und Doña Elvira, jetzt nicht mehr Schwiegermama, eine Dame zwischen 35 und 40, versteckt Don Juan, da er mit Hunden gehetzt wird, in ihrer nächtlichen Kammer. Das geht zu weit. Wir überspringen das und sehen abermals Celestina, wie sie Miranda verkleidet als Braut. Denn die verschmähte Miranda will sich rächen. Celestina! Du kommst ja noch zur rechten Zeit. Eins nach dem anderen, mein Schätzchen, eins nach dem anderen. So eine Hochzeit dauert lang. Dein Reden dazu. Es darf mich niemand erkennen, Celestina. Sie wird mich peitschen lassen und an den Pranger binden. Gott, steh mir bei. Celestina. Nicht zittern, sonst kann ich nicht arbeiten. Celestina, findest du wirklich, ich sehe aus wie eine Braut? Zum Verwechseln. Oh. Ich sage dir, mein Schätzchen, die Männer sind das Blindeste, was der liebe Herrgott erschaffen hat. Echte Spitzen, falsche Spitzen, das erkennen die wenigsten, bevor sie es bezahlen müssen. Ich bin Schneiderin gewesen und du kannst es mir glauben. Was ein Mann ist, sieht immer nur das Wesentliche. Celestina, ich kann kaum atmen. Spann dich um den Busen, ich seh's, du bist keine Jungfrau. Wir trennen einfach die Naht unter dem Arm. Das sieht er nicht oder erst, wenn es zu spät ist. Oh. So. Nicht zittern, sonst steche ich dich. Was hast du denn drunter an? Drunter? Nichts? Das ist immer das Beste. In der Unterwäsche nämlich sind sie komisch, besonders die feineren Herren. Plötzlich entsetzt sie ein Rosa oder Lila und sie sind befremdet über deinen Geschmack. Genauso wie wenn man über Romane redet. Plötzlich seufzt so ein Gag. Hier sind zweierlei Welten und guckt zum Fenster hinaus. Und genauso ist es mit der Unterwäsche. Es gibt Männer, die fliehen vor keiner Fahne. Aber ein rosa Fetzchen auf dem Teppich und weg ist er. Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Ach, Celestina, ich weiß nicht, ob ich es wage. Hoffentlich ist das keine Versündigung, was ich vorhab. Was hast du denn vor? Und unten machen wir einfach einen Saum, damit er deine Fesseln sieht. Die Fesseln sind wichtig, aber zuvor stecken wir den Schleier. So. Oh Gott. Was seufzest du? Warum ist alles, was wir tun, nur Schein? Tja. So. Und jetzt kommt der Saum. Nicht so. Du meinst, ich bücke mich, ja? Celestina. Umarmen will er dich, meinst du, wenn er dich sieht und dich für Doña Ana hält. Umarmen und küssen. Ich muss ja lachen, wenn du dein blaues Wunder erlebst. Doña Ana wird er sagen und ein missliches Gewissen haben. Das ist alles. Viele Ausreden und einen Schwall von Lügen. Und keine Zeit für Umarmung, von Lust ganz zu schweigen. Du überschätzest die Ehemänner, mein Schätzchen. Du kennst sie nur, wie sie bei uns sind. So. Danke. Fühlt sich die Braut? Oh. Ein neuer Kunde? Sie ich weiß nicht, ob ich richtig bin. Ich denke schon. Mein Name ist Lopez. Wie dem auch sei. Ich komme aus Toledo. Müde von der Reise, ich verstehe. Sie wünschen ein Lager. Don Balthasar Lopez. Wir verlangen hier keine Personalien. Mein Herr, bei uns genügt's, wenn man im Voraus bezahlt. Bitte schön. Dieses Mädchen hat Ausgang. Gott, steh mir bei.